Globales Hören. Beispiel. Was meinst du? Würde ihr die Bluse da gefallen? Dieses Rosa ist doch eigentlich sehr schön. Findest du nicht? Oh nein, die ist doch widerlich. Sowas mag Luisa nicht. Warum schenken wir ihr nicht ein gutes Buch zum Geburtstag? Das haben wir doch schon letztes Jahr gemacht. Das geht nicht noch einmal. Außerdem wird Luisa morgen 30 und sie macht eine riesen Geburtstagsparty. Da müssen wir ihr etwas Besonderes schenken. Aber was denn nur? Sie hat ja alles. Sollen wir ihr vielleicht eine Jacke schenken? Guck mal, die da. Nein, die ist viel zu teuer. Aber vielleicht der Pullover da. Das ist doch was für Luisa. Ja, der gefällt ihr bestimmt. Wann fängt die Geburtstagsparty eigentlich an? Um 8. Holst du mich ab?